Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alles hochgebührt Allah, dem Herrn der Welten. Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sind auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dieser Hadith wird von Abu Huraira bei Bukhari und bei Muslim überliefert, er saß einmal mit seinen Gefährten und sagte: Einer der Propheten vor uns, einer der Propheten, ist einmal auf einem Feldzug hinausgezogen. Und da sagte er zu seinen Leuten: Niemand darf mir folgen, der geheiratet hat und noch nicht zu seiner Frau eingegangen ist. Und niemand darf mir folgen, der ein Haus gebaut hat, aber dessen Dach noch nicht zu Ende gemacht hat. Und niemand darf mir folgen, der Schafe und Ziegen oder schwangere Kamelstuten gekauft hat und noch darauf wartet, bis sie gebären. Dann ist er hinausgezogen und als er etwa zur Asr-Zeit bei der Stadt ankam, die er befreien wollte, und man sagt, es geht um den Propheten Joscha und die Befreiung Jerusalems, als er ankam, ungefähr zur Asr-Zeit, sagte er zur Sonne: Genauso wie du dem Befehl Allahs unterliegst, unterliege auch ich dem Befehl Allahs. Das heißt, genauso wie Allah dir angeordnet hat, dass du untergehen sollst, genauso hat Allah subhanahu wa ta'ala mir angeordnet, diese Stadt zu befreien. Und deswegen sagte er: O Allah, halte sie für mich auf. O Allah, halte sie für mich. Das heißt, halte sie fest, die Sonne, an der Stelle, an der sie sich befindet. Denn entweder, weil den Kindern Israels das Kämpfen verboten war am Samstag und es war Freitagnachmittags und wenn die Sonne untergegangen wäre, dann müsste er stoppen. Oder weil eben die Sonne natürlich, wenn sie untergeht, es gibt kein Licht mehr. Und damals gab es nicht so Lampen, wie es heute gab. Er sagte: O Allah, halte die Sonne für mich auf. Daraufhin hielt Allah sie auf, bis er die Stadt befreit hatte. Dann hat er die Kriegsbeute gesammelt. Und dann kam ein Feuer. Und ihr wisst, dass die Völker vor uns, erstens einmal war für sie die Beute nicht erlaubt. Und zweitens, wenn sie sie gesammelt haben, dann ist ein Feuer vom Himmel gekommen und hat diese Beute verbrannt, aufgefressen. Und das war der Beweis dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Art ihrer Tat akzeptiert hat. Und wenn es nicht aufgefressen worden ist durch das Feuer, dann wussten sie, dass da irgendwas faul war und dass Allah subhanahu wa ta'ala ihre Taten nicht akzeptiert hat. Dann kam das Feuer, hat aber die Beute nicht gefressen oder hat diese Beute nicht verbrannt. Und dann sagte der Prophet zu ihnen: Unter euch gibt es jemanden, der etwas unterschlagen hat. Unter euch gibt es jemanden, der Rulul genommen hat. Rulul ist etwas, was man von der Beute klaut, bevor sie verteilt worden ist. Dann sagte er: Jeder von euch aus jedem Stamm soll mir den Treueschwur leisten. Und er leistete, die Stammesführer und die leisteten ihm den Treueschwur. Und dann bei einer Person blieb die Hand festkleben an der Hand des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dann sagte er: In deinem Stamm gibt es jemanden, der die etwas unterschlagen hat. Und dann sollte jeder Einzelne ihm den Treueschwur leisten. Und nachdem jeder Einzelne den Treueschwur geleistet hat, blieb die Hand bei zwei oder drei Leuten an der Hand des Propheten kleben. Und er sagte: Ihr habt etwas unterschlagen. Und dann tatsächlich brachten sie einen Kopf oder brachten sie so Gold, der so aussah wie der Kopf einer Kuh. Und sie legten sie dazu zur Kriegsbeute. Und dann kam das Feuer und fraß oder verbrannte diese gesamte Kriegsbeute. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Hiernach hat Allah uns die Beute erlaubt, weil er unsere Schwäche und unsere Unfähigkeit gesehen hat. Dieser Hadith, liebe Geschwister, aus ihm entnehmen wir vieles. Aber unter anderem eine wichtige Angelegenheit. Wenn du jemandem etwas beibringen möchtest, jemanden warnen möchtest, wie deine Frau oder dein Ehemann oder dein Kind oder dein Vater oder wen auch immer, dann ist es manchmal sehr kontraproduktiv, wenn man der Person sagt: Du hast das und das gemacht, das machst du ab jetzt nicht mehr, das ist falsch. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat hier eine andere Methode angewandt, und zwar die Methode, dass man eine Geschichte erzählt, die dieselbe Bedeutung beinhaltet, damit die andere Person nicht das Gefühl hat, dass man ihr direkt etwas vorwirft, denn niemand mag gerne, dass einem etwas vorgeworfen wird, auch wenn es der Wahrheit entspricht. Und deswegen hat er hier in diesem Fall ihm die Geschichte erzählt. Und Gott weiß, vielleicht war, also irgendetwas wollte er seinen Freunden mit Sicherheit mitteilen, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nicht Geschichten erzählt, um ihre Langeweile zu vertreiben. Liebe Geschwister, er hat diese drei Kategorien von Menschen, die erste, die Person, die geheiratet hat und die noch nicht zu ihrer Frau eingegangen ist, die zweite Person, die ein Haus gebaut hat, aber das Dach noch nicht fertig gemacht hat, und die dritte Person, die Kamele, Schafen und Ziegen gekauft hat und die sind und erwartet jetzt darauf, dass sie endlich gebären, diese Tiere. Warum? Weil diese Menschen sind beschäftigt mit ihren Angelegenheiten. Und sie werden nicht mit vollem Bewusstsein dabei sein, wenn sie mit diesen Propheten hinausziehen. Und wenn du da mal das verinnerlichst, diese drei Dinge, die er erwähnt hat, sallallahu alaihi wasallam, sind alle Dinge, die mubah sind. Das sind alles Dinge, die eigentlich erlaubt sind, gesetzlich erlaubt sind. Aber das Problem ist, lieber Bruder, liebe Schwester, wenn man eine Sache mit einer Sache übertreibt, auch wenn sie eigentlich erlaubt ist, dann hält sie einem ab von Dingen, die noch besser und wertvoller sind. Und eine Sache, die dich abhält von etwas, was besser ist, die Sache nennt man dann makruh, nennt man verabscheuenswürdig, weil wenn du sie unterlässt, dann würdest du etwas machen, was besser ist als dies. Das heißt, dein Handy oder zusammensitzen mit deinen Freunden oder zusammen essen mit deinen Freunden, das sind ja keine Dinge, das sind ja keine Dinge, die verboten sind. Aber du sollst wissen, dass wenn du zu viel deine Zeit damit verbringst, dass du dich ablenken lässt von Dingen, die besser und wertvoller sind. Dieser Mensch, selbst wenn er damals mit diesen Propheten sallallahu alaihi wasallam hinausgezogen wäre, dann wäre trotzdem seine Gedanken wären trotzdem noch zu Hause bei seiner Frau oder bei seinem Haus oder bei seinen Tieren. Niemand verbietet das Erlaubte. Du kannst, wenn du Geld hast, statt ein Auto zwei Autos kaufen. Auch für dich alleine, persönlich. Ein Auto lässt du nur für die Fahrten per Nacht und das andere Auto lässt du für die Fahrten am Tag. Und das ist, das darfst du machen, das ist mubah, das erlaubt, keiner verbietet das. Aber du musst wissen, ein Auto ist nicht so wie zwei Autos, wenn es darum geht, dass es dich ablenkt von Dingen, die vielleicht besser und wichtiger sind. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ihr seht, wie er, dass diese Worte Offenbarung sind. Er hat diese drei Beispiele gebracht, weil diese drei Beispiele sind die Grundpfeiler des Lebens. Dein Lebenspartner oder deine Lebenspartnerin, deine Ehefrau, deine Ehe, von denen du Kinder bekommst. Das zweite ist das Haus, in dem du wohnst. Und das dritte ist deine Arbeit, dein Business. Denn davon lebt diese Person, von der der Prophet sallallahu alaihi wasallam erzählt hat. Manche Leute kümmern sich um Dinge, die weniger relevant sind. Wie diese Menschen in diesem Hadith. Sie hören, einer der Propheten damals hat das. Sie fragen, wie heißt der Prophet, der damals die Sache gemacht hat? Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, der die Geschichte erzählt hat, er hat den Namen dieser Überlieferung nicht erwähnt. Deswegen ist sie auch mit Sicherheit nicht wichtig. Imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, hat in seinem Werk Riyadus Salihin, Gärten der Tugendhaften, diesen Hadith erwähnt im Kapitel As-Sidq, die Wahrhaftigkeit. Oder die Ehrlichkeit. Warum? Damit du weißt, dass jeder Mensch, der im Einklang lebt mit dem Gesetz Allahs, jeder Mensch, der ehrlich ist hinsichtlich seines Glaubens, ehrlich ist hinsichtlich seiner Worte und ehrlich ist hinsichtlich seiner Taten, dass Allah subhanahu wa ta'ala für ihn Himmel und Erde zur Verfügung stellt. Allah subhanahu wa ta'ala stellt für ihn zur Verfügung und macht ihm Dinge leicht und macht ihm dienstbar sogar die Menschen, die ihn um ihn herum sind. Und sogar hat Allah subhanahu wa ta'ala für diesen Propheten die Sonne dienstbar gemacht. Er hat zu ihr gesprochen und hat Allah darum gebeten und Allah hat ihm gegeben. Unser einer, wenn er zur Sonne Tag und Nacht spricht, wird sie vielleicht ihm einen Sonnenbrand zurückgeben. Aber diesen Propheten, der im Einklang gelebt hat mit dem, was Allah von ihm verlangt hat, Allah hat sie an Ort und Stelle festgehalten, damit eben dieser Prophet diese Stadt befreien kann. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich in euch stärken. Das Feuer, das nicht diese Beute gefressen hat, ist natürlich ein Nachteil für sie gewesen und ein Vorteil für uns, aber weil wir davon profitieren. Aber es ist wiederum ein Nachteil für uns, weil sie damals wussten, welche Taten angenommen sind durch diese Sache und wir wissen es nicht mehr. Und außerdem geht natürlich die Belohnung auch, wird dadurch verringert, wenn man solche Kriegsbeute nimmt. Ebenso, liebe Geschwister, hat der Prophet, und das ist eine sehr feine Angelegenheit in diesem Hadith, die Situation der Menschen, die er auffordert, berücksichtigt. Nicht jeder Mensch, hat die Möglichkeit, hat die Zeit, mit diesen Propheten damals hinauszuziehen. Und wenn das gilt für religiöse Angelegenheiten, dann erst recht soll man aufpassen auf die Situation der Menschen, wenn es um weltliche Dinge geht, dass du von deinem Kind, dass du von deinem Ehepartner, dass du von deinen Eltern nicht Dinge verlangst, die sie in Verlegenheit bringen und die für sie zu anstrengend sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.